den meiner Meinung nach schlechtesten Film, den wir bisher besprochen haben. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Okay, also du drängst mich ja quasi in die Rolle des Verteidigers des Films. Devil's Advocate, bitteschön. Ich wollte immer meine Podcast-Episode mit einem Räuspern starten. Ich habe das Gefühl, dass das widerspricht ganz vielen Gesetzen des Podcastens. Aber ja, ich habe das Gefühl, es ist angebracht heute. Ich finde auch, das passt, weil du gerade einen schwarzen Rollkragenpullover anhast. Dein Räuspern klang auch sehr existenzialistisch. Ja, und du trägst einen grauen Rollkragenpullover, was auch sehr existenzialistisch aussieht. Wir haben uns heute dem Film entsprechend philosophisch gekleidet. Oh. Wir werden heute nämlich sehr viel philosophieren. Sehr viel philosophieren. Jetzt in der Vorweihnachtszeit haben wir schon wieder eine Special-Episode. Also wir hatten ja unsere zwei Jubiläumsepisoden und dann die erste Episode von einem großen Zweiklang, wo es darum ging, dass wir Filme genommen haben, nur aufgrund ihres Titels, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, worum es da geht. Bereust du diese Entscheidung schon? Ja. Nein. Letzte Woche war Johannes, also es war folgendermaßen, Johannes hat drei Titel vorgeschlagen, Filme, die man einfach mal sehen will aufgrund des Titels. Und ja, da hatte ich mich entschieden für The Brief Interviews with Hideous Man, hört rein. Mhm. Letzte Woche haben wir darüber geredet und ich habe drei Filme ausgesucht und Johannes hat sich bei diesen drei Filmen ausgesucht, Don't Worry, We Will Think of a Title. Ich fand deine Liste sehr schön und dieser Titel stach da so raus, weil es natürlich, also ich meine, wie viel Meter kann sowas sein? Wir wussten nichts über den Film. Ich hatte einfach nur den Titel und dachte, wow, das klingt ja interessant. Und Johannes hat gesagt, wow, das klingt ja interessant. Was mich so ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich hatte noch zwei andere Titel mit irgendwelchen Barbarinnen und Brüsten und Penissen oder so. Ich weiß und es du nicht. Hattest was Surrealistisches, oder? Noch dabei? Nee, ich hatte noch was Surrealistisches. Du hattest einen Film, den ich schon kannte, Buñuel, die Athletics kritisch haben, der Bourgeoisie, was auch ein echt schöner Titel ist. Ja. Aber wir haben uns für den albernen Metatitel entschieden, der nichts über den Film verrät, den man daraufhin sehen wird. Und es ist ein Film aus dem Jahr 1966, wie wir dann festgestellt haben. Und zwar eine Komödie, die von Leuten aus der Dick Van Dyke Show gemacht wurde. Produziert, geschrieben und vor allem auch gespielt. Also es sind, abgesehen von Dick Van Dyke, sind alle dabei. Ne, sie ist auch nicht dabei, oder? Seine Frau von Dick Van Dyke ist auch nicht dabei. Disclaimer, ich kannte Dick Van Dyke Show nur als Referenz, als Namen. Das ist eine berühmte Show. Ah, du hast das nie gesehen? Ich habe mir in der Recherche für diese Episode ein paar Folgen davon angeguckt. Das heißt, wir können auch ein ganz klein bisschen darüber reden. Fuck, ich hätte dir Aufgabe geben sollen, vorher Dick Van Dyke Show zu gucken. Ich wusste auch nicht, dass das da drin ist, aber vielleicht hätte ich recherchieren müssen, weil ich habe das Gefühl, dass man diesem Film viel mehr abgewinnen kann, wenn man die Dick Van Dyke Show kennt und diese ganzen Sitcoms aus dieser Zeit. Vielleicht. Wir werden uns auf jeden Fall über die Sitcoms aus der Zeit unterhalten und vor allem über die Dick Van Dyke Show, aber auch ganz viel über diesen Film. Mm. Und ich habe wie immer einen ganz kleinen Text vorbereitet und mit dem werden wir einsteigen. Ne? Soll ich dir derweil Tee eingießen? Oh ja, bitte. Sehr gerne. Also dann, der zweite Film, der nur aufgrund seines Titels für diesen Podcast ausgesucht wurde. Don't Worry, We Will Think of a Title aus dem Jahr 1966. Oder Don't Worry, We Will Think of a Movie during Production. Aber dazu später mehr. In den frühen 60er Jahren mauserte sich die Dick Van Dyke Show zur beliebtesten amerikanischen Sitcom der damaligen Zeit. Was macht man also, wenn die Show langsam ihrem Ende entgegengeht und man ihre Popularität noch ein wenig auskosten will? Natürlich einen Kinofilm drehen. Das dachte zumindest Maury Amsterdam, beliebter Nebendarsteller in eben jenem Comedy-Klassiker. Und so schrieb er das Drehbuch zu dieser von ihm selbst produzierten Agentenfilmparodie. Ich hab mein Handy auf Nicht-Stören gestellt. Aber offensichtlich heißt Nicht-Stören in diesem Fall, angerufen werden kann trotzdem. Jetzt ist der Ton auch aus. Wo waren wir? In dieser von ihm selbst produzierten Agentenfilmparodie besetzte sich gleich in der Hauptrolle und versammelte um sich alle, mit denen er bei der Dick Van Dyke Show bereits zusammengearbeitet hatte. Im Mittelpunkt steht das Odd Couple Charlie und Annie. Nachdem sie ihren letzten Job verloren haben, heuern sie als Verkaufsduo im Buchladen ihrer Freundin Magda an. Was sie nicht ahnen, Charlie wird von einer obskuren Geheimorganisation observiert, weil diese ihn für einen desertierten sowjetischen Kosmonauten hält. Darüber hinaus haben sie ganz schön viel mit dem skurrilen Kunden ihrer neuen Arbeitsstelle zu tun. Eine Agentenfilmparodie also. Zu einer Zeit, in der dank James Bond, The Avengers und Mission Impossible das parodierte Genre eine wahre Blütezeit erlebte. Besetzt mit den beliebtesten Comedy-Acts aus der damaligen TV-Landschaft, garniert mit zahllosen Celebrity-Cameos und ständigen Brüchen der vierten Wand. Was soll da schon schiefgehen? Johannes, was ist schiefgegangen? Alles. Inklusive unserer Filmauswahl. Ja, ich sehe, wir sind auf einem Level. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere den meiner Meinung nach schlechtesten Film, den wir bisher besprochen haben. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Okay, also du drängst mich ja quasi in die Rolle des Verteidigers des Films. Devil's Advocate, bitteschön. Es ist ja nicht so, dass der Film... er hat so viele schöne Ideen. Welche? Nicht umgesetzt. Die irgendwie, ich weiß, man merkt die ganze Zeit, woher die Leute kommen und was für eine Art von Humor sie mitbringen und was da drin stecken könnte. Und ich freue mich auch über viele, viele, viele Sachen, die so nach und nach an mir vorbeiziehen, aber leider nicht zu mir kommen. Also man sieht am Horizont den Gag vorbeireiten. Ja. Aber er reitet halt vorbei und winkt nicht mal. Drehbuchautor, Regisseur und SchauspielerInnen stürzen sich auf den Gag mit einem Messer und zermetzeln ihn. So kann man das auch sagen. Und das Ding ist, der Gag ist auch nicht besonders gut. Also das Ding ist, ich liebe diese Art von Humor. Ich liebe diese blöden Dad-Jokes, ich liebe diese blöden Wortspiele. Ich liebe die Dick Van Dyke-Show, die das alles auch hat. Und ich finde, dass das total das Flair von der Dick Van Dyke-Show atmet. Aber jeder Gag davon, alles, was sie anbieten, ist halt die schlechte Variante davon. Das Problem ist, der Film verliert mich in den ersten Sekunden, wenn er mit einem Kuchen-Joke startet. Absolut. Der erste Witz dieses Films ist in den ersten Sekunden, dass jemand einen Kuchen ins Gesicht kriegt. Und es ist nicht mal besonders intelligent, irgendwie originell, irgendeine Variante. Nein, es ist einfach ein ganz klassischer Kuchen-Joke. Jemand stolpert mit einem Kuchen und natürlich der Chef kriegt den Kuchen ins Gesicht. Das ist unser Film. Tada! Und dann ich habe mir ja zur Recherche danach, als ich fertig war mit dem Film, dachte, uff, habe ich mir die Dick Van Dyke Show angeschaut. Und das Ding ist, das Intro startet ja auch immer mit diesem Stolperer, wenn Dick Van Dyke reinkommt und erstmal übers Sofa stolpert. Und wo ich dachte, oh, Jesus Christ. Aber man muss dazu sagen, wir reden hier von unterschiedlichen Niveau-Leveln. Also okay, Dick Van Dyke Show, ich habe bei der Dick Van Dyke Show gelacht. Yes, okay. Um das einmal abzuhandeln, aber wir werden nachher gleich nochmal über die Dick Van Dyke Show reden. Reden wir über diesen Film. Also wollen wir darüber reden, was er auf seiner Habenseite hat? Wollen wir gleich anfangen? Soll ich gleich anfangen zu ranten? Nein. Okay. Dann lass uns doch erstmal die Habenseite finden. Dann ranten wir. Dann gehen wir zur Dick Van Dyke Show, um das ganze Genre wieder hochzuholen. Und dann können wir ja irgendwie. Das klingt nach einer tollen Idee. Auf der Habenseite. Ich finde tatsächlich, ich mag Maury Amsterdam und Rosemary, die hier einfach, man merkt, die arbeiten schon länger zusammen. Ja, der Film ist so lange aus dem Jahr 1966, das war quasi, Dick Van Dyke Show war eigentlich zu Ende in dem Jahr. Mhm. Und die arbeiten seit 6 Jahren Dick Van Dyke Show zusammen. Und die haben auch vorher schon zusammengearbeitet im Vaudeville. Und bei, um das mal ganz kurz reinzusneaken, beide haben mit Al Capone zu tun gehabt. Oh, aber das hatte wahrscheinlich jeder in Hollywood zur damaligen Zeit, oder? Ja, also er hat auf jeden Fall in einem seiner Schuppen gearbeitet, 1924 schon. Und man sagt, dass viele Machenschaften drumherum ranken, dass sie überhaupt eine Chance hatte. Also sie ist gut, ne? Ja. Aber Frauen in der Zeit haben es schwer. Ja, vor allem als Comedy-Act, ne? Sie ist nicht das Sexsymbol, sondern, und sie ist auch in der Dick Van Dyke Show nicht das Sexsymbol, sondern sie ist ganz klar als Comedy-Act angelegt. Ja. Und das finde ich toll. Das finde ich wirklich schön. Absolut. Weil, also gerade auch wenn man bei der Dick Van Dyke Show, jetzt reden wir doch darüber, die andere große Frauenrolle daneben hält, nämlich die Frau von Dick Van Dyke, die ist halt doch schon so sehr auf diese Vernunftsrolle reduziert. Sie ist die vernünftige Frau im Hintergrund, der Mann darf verspielt sein und kindlich und sie muss ihn immer zur Raison rufen. Ja. Und das ist halt Rosemary in der Dick Van Dyke Show nicht, sondern sie ist auch albern und überdreht und ein bisschen dumm und sarkastisch. Und sarkastisch. Und all das. Und er ja auch. Die beiden haben so ein, die sind ein super Team. Die ergänzen sich toll. Und natürlich sind sie in diesem Film auch ein super Team, muss man schon sagen, aber da fehlt es halt an Gags. Maury Amsterdam ist offensichtlich auch, also ich finde, er ist wirklich ein interessanter Typ, ne? Der macht seit den 30ern hat er Radio-Comedy gemacht und er war der Host von der ersten Late-Night-Show auf NBC. Ja, ist krass, Broadway, ne? Open House, und darauf basiert die Tonight-Show. Ja. Der ist im Prinzip der Vater der Tonight-Show, also vor, wie heißt er, Carson? Johnny Carson. Vor Johnny Carson, vor, es tut mir so leid, amerikanische Comedy-Kultur, es ist wirklich peinlich. Du hast dich damit ganz, ganz viel beschäftigt mal, du hast mir mal einen Vortrag gehalten, richtig vor, PowerPoint-Präsentation. Vor Johnny Carson, vor Conan O'Brien, vor Jay Leno, vor David Letterman. Okay, vor David Jimmy Letterman Fallon. Ist der, den du, okay. Den Namen habe ich gesucht. Letterman. Er ist quasi so ein bisschen der Vater von diesen Personen. Und seine Rolle bei der Dick Van Dyke Show basierte auf Mel Brooks. Das ist total krass. Weil der Macher der Dick Van Dyke Show, der hier auch einen kleinen Cameo hat. Karl Reiner oder wer? Karl Reiner, genau. Der war mit Mel Brooks sehr gut befreundet und hat mit dem ziemlich lange zusammengearbeitet hat. Ja. Es gibt also offensichtlich hier, wir haben hier so einen Comedy-Kreis vor uns von Comedians, die aufeinander referieren, genau so eine Clique. Genau. Wie es oft in der Comedy-Landschaft gibt, wie wir sie heutzutage auch kennen. Ja. Und es nur auf Amsterdam zu reduzieren, dass der jetzt der Vater der ganzen Geschichte ist, ist vielleicht auch ein bisschen kurz gegriffen, aber es eignet sich natürlich als Schlagzeile ein bisschen. Aber Three Stooges und so weiter, diese ganzen Sachen, die damals auch irgendwie hochkamen als Radioshows und dann auch als Fernsehausstrahlung und so weiter. Das sind natürlich alles Leute, die in dieser Clique waren und die irgendwie das Ganze nach vorne getrieben haben. Yeah. Und Amsterdam war halt berühmt berüchtigt dafür, dass er wirklich für jedes Thema irgendeinen Joke spontan aus dem Hut ziehen konnte. Der hieß wirklich The Joke Machine. Er wirkt auch so. Er wirkt auch immer so ein bisschen auf, ich weiß nicht, ob es Koks ist, wahrscheinlich war es damals nicht Koks, aber er wirkt irgendwie so auf irgendeine aufputschenden Droge, die ihn irgendwie in so einen, ich glaube, der war so, in so einen Clown-Rahmen zwängen, aus dem er auch nicht rauskommt. Und Rosemary, die war als Kind schon auf Bühnen unterwegs und hat dann auch in der Stummfilmzeit hat sie einiges gedreht und dann hat sie aber später unter dem Bühnennamen Baby Rosemary ist sie als Sängerin aufgetreten. Also sie hat quasi, also in der Stummfilmzeit hat sie, das habe ich gar nicht richtig gefunden, wenn du da was gefunden hast, aber ich habe vor allem die Sachen gefunden, die sie am Anfang der Tonfilm-Ära gemacht hat und die dann gesungen hat und die dann versucht hat, aus dem Vergleich mit Shirley Temple rauszuziehen, weil sie kein Babyface war und kein damalige Standards hübsches Kind, hübsches Mädchen war. Sie hat sich selbst bezeichnet, als sähe sie als Kind aus wie eine 30-jährige Kleinwüchsige, weil sie schon immer eine tiefere Stimme hatte und immer sehr erwachsen wirkte. Und irgendwie hat sich das auch fortgesetzt und das, da zieht sie auch viel ihrer Comedy raus, das was ich ganz gut finde. Das macht viel von ihrem Charme aus, dass sie so, sie wirkt alterslos in dem Sinne, dass sie eigentlich viel älter wirkt, als sie ist, habe ich das Gefühl. Was ganz irritierend war, als ich sie dann nochmal bei der Dick Van Dyke Show gesehen habe, in einer Rolle, in der sie als Schauspielerin jünger ist, als in diesem Film, wirkt sie aber älter. Ja, das und stimmt. Sie hat so ein, sie ist irgendwie alterslos auf eine merkwürdige Art und Weise. Sie hat so was Tantenhaftes an sich ein bisschen. Stimmt. Tantenhaft. Oh. Das ist ein gutes altes deutsches Wort. Tantenhaft. Und um den dritten im Bunde noch zu nennen aus der Dick Van Dyke Show, der hier auch relativ prominent sogar in zwei Rollen besetzt ist, Richard Deacon, der in der Dick Van Dyke Show den Produzenten der fiktiven Alan Brady Show spielt. Den haben sie hier am Anfang als Chef besetzt, weil es auch einfach gut passt auf den Typen. Absolut. Und weil er aber relativ schnell draußen ist, weil der Chef sie dann halt feuert und sie nicht mehr in diesem Café arbeiten, haben sie ihm noch eine zweite Rolle einfach gegeben als Polizist. Und sie spielen auch damit. Kennen wir sie nicht irgendwoher? Ja. Der ist übrigens der prototypische, ich habe mich nochmal mit Vaudeville beschäftigt, weil ich habe das Gefühl, dass dieser Film die Beerdigung des Vaudeville-Genres im Film der 50er, 60er Jahre ist. Oho. Dieser Typ spielt im Grunde den Straight Man, was eine stereotypische Figur für so Sketche im Vaudeville und auch in der Fernsehzeit und Filmzeit dieser. Der Straight Man, der im Grunde dafür da ist, dass die zweite Figur neben dem Straight Man ausrasten kann. Und der Straight Man derjenige ist, der davon genervt sein kann, der davon betroffen sein das kann. Das vor allem abkriegt auch, ne? Der alles er abkriegt. Er ist der, genau, der die Torte ins Gesicht kriegt. Weil genau, es ist nicht lustig beim Clown, wenn er die Torte ins Gesicht kriegt, sondern bei dem, der versucht, würdevoll zu sein. Richtig. Und ernsthaft. Jetzt hast du so oft straight gesagt, dass wir zumindest kurz erwähnen sollten, dass wohl Richard Deacon einer der bekannten in The Closet Schauspieler der damaligen Zeit ist. Also es ist nicht 100% sicher, aber es wurde zumindest von mehreren Leuten, die sich mit seiner Biografie beschäftigt haben, gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er schwul war, dass er aber nie sich nie geoutet hat, einfach weil das seiner Karriere geschadet hätte. Er hat viel in Disney-Filmen gearbeitet und es war nicht die Zeit, in der man dann sagt, ach übrigens, ich liebe Männer als Mann. Ja. Richard Deacon übrigens, um das noch abzuschließen, tatsächlich für mich der witzigste Schauspieler im Bunde. Ja, das ich glaube, es liegt aber daran, dass das Buch so schlecht war, dass der Straight Man uns so viel sagt als Zuschauer, nämlich uns so sehr dort abholt, wo wir sind, nämlich in dieser ablehnenden Haltung. Genervtheit. Dass wir das Gefühl haben, dem können wir am meisten abgewinnen. Ja, vielleicht. Haben wir es mit der Habenseite? Nein, wir haben es noch lange nicht mit der Habenseite. Oh, wir haben es noch nicht mit der Habenseite. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es gute Sachen zu finden gibt. Nummer eins, nichts für dich. Ich liebe diese kleinen, blöden Dinger, die sich ja durch den Film ziehen. Der Film besteht ja im Grunde nur aus Setup und Punchline. Ja. Have you soup on the menu? Genau das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, das war mein drittes oder viertes Kopfschütteln. Das ist nicht witzig. We wiped it off. Ha, ha, ha, ja. Ja, wir haben Dad Joke hast du vorhin gesagt. Das sind Dad Jokes. Ja. Did you call me sir? No, I called you Annie. Es ist nicht witzig. Nein, es ist nicht gut gemacht. Es ist auch nicht witzig, wenn es gut gemacht ist. Es ist einfach doof. Es ist so ein typisches, diese Witze, die man ganz schnell hintereinander bringt, weil man weiß, dass die Witze nicht lustig sind. Man hofft, dass irgendwo irgendein Schmunzler braucht. Ja, man wirft das alles gegen die Wand und hofft, dass irgendwas in seiner Karriere gemacht hat. Ganz genau. Oder sein amerikanisches Pendant, weil wir sind ja im amerikanischen Kino. Wie heißt der nochmal? Rodney Dangerfield. Das ist das amerikanische Pendant davon. Keine Ahnung. Wenn du ein Foto siehst, weißt du, wen ich meine. Ja, okay. Wir machen so viele Witze auf einmal, weil wir genau wissen, dass jeder einzelne Witz für sich Kacke ist und irgendwann wird das Publikum aus Verzweiflung lachen. Das funktioniert aber nicht. Aus Überforderung vor allem. Ja, ich lache aber nicht aus Verzweiflung oder Überforderung. Ich schüttel die ganze Zeit den Kopf und ich bin wirklich gewillt, den Film vorzuspulen, weil ich denke, ich halte es nicht aus. Es ist zu viel. Okay, gebe ich dir absolut. Ich verstehe das. Mich bringt es in the mood, sagen wir so. Ne? Ich lache nicht lauthals, aber ich habe so das Gefühl, okay, die haben so eine lockere Art. Das ist jetzt die Art und Weise, wie ich den Film gucke. Ich gucke den Film also wie eine Sitcom. Gut, in Ordnung. Dann weiß ich Bescheid. Und was ich aber dann tatsächlich gut finde, waren zum Beispiel die Intercuts zwischen der Beschreibung einer Liebsten. Oh, nein! Und nein, nein! Doch, ich fand es gut gemacht. Ich fand es sehr lustig. Ja, wir haben ein Paar, das am Tisch sitzt. Am Anfang in diesem Café werden halt erstmal so diese ganzen Kaffeewitz abgefeuert. Wir haben ein Paar am Café, der Mann flirtet mit der Frau und sagt, du erinnerst mich an, und dann Schnitt zur Küche und dann sagen sie, wo ist der rohe Fisch oder sowas in der Richtung. Ja, aber eben, dass der Satz wirklich weitergeführt wird. Genau. Und sie ziehen das aber so dermaßen in die Länge. Ja, das tun sie mit vielen Sachen. Und es schneidet dann halt wirklich hin und her zwischen diesem Flirt, diesem Dialog und dem, was in der Küche gesagt wird. It's not funny. Und es ist auch damals nicht neu gewesen. Es ist etwas, wo man sich denkt, ja okay, du hast die ganzen alten Gags, die ganzen alten Ideen, die du damals im Vaudeville in den 20ern gemacht hast, in den 30ern, die ganzen Filmideen, die irgendwie schon 30 Mal bei der Dick Van Dyke Show gelaufen sind oder ne, so alles nochmal aus der Mottenkiste geholt. Und deswegen finde ich den Film trotzdem, um schon mal so ein bisschen Fazit vorwegzunehmen, trotzdem sehenswert, weil es interessant ist, weil das eine kondensierte, zwar schlechte, aber kondensierte Variante dieser Zeit ist. Und ich finde es sehr interessant. Es ist halt auch, wenn das Pacing wenigstens stimmen würde. Das ist für mich zum Beispiel eine Sache. Viele Witze von der Dick Van Dyke Show finde ich auch doof, albern und so. Aber da stimmt das Pacing. Ja, ne? Da gibt's dazwischen gibt es Inhalt. Es gibt irgendwie eine Geschichte, die das Ganze trägt. Mhm. Und du hast so einen Moment, es gibt eine gewisse Fallhöhe, wenn dann wieder eine totale Albernheit kommt. Ja. Und das ist hier nicht. Hier fehlt komplettes Pacing, komplettes Gefühl dafür, wie man rhythmisch mit Witzen spielt. und arbeitet. Mhm. Und auch spätere, es gibt ja auch viele spätere Beispiele für Filme, die einen Witz nach dem anderen abfeuern. Zucker mhm. Abrahams sind die bekanntesten wahrscheinlich. Ja. Auch da funktioniert es besser, weil du Eskalationen hast, weil du eine Dynamik hast. Und das fehlt hier. Hier wird es einfach von Anfang an etabliert und dann bleibt es die ganze Zeit auf dieser einen das Ebene. Stimmt. Es gibt keine Eskalation, keine Spannung im Humor, kein Absacken oder so. Ja, den Film über gibt es natürlich überhaupt gar keinen Bogen, da hast du vollkommen recht. Ich denke natürlich jetzt, wie dieser Film auch aufgebaut ist, in Varieté-Nummern. Ne? Also du hast im Grunde nur Varieté-Nummern, die aneinandergereiht sind in Überlänge. Ja, aber zum Beispiel, wir haben auch mal über Stan und Laurel gesprochen. Oliver und Hardy. Genau. Stan Laurel und Stan Laurel. So rum. Und da ist es auch so, dass es eher so Varieté-Nummern sind und dass wir einen Witz nach dem anderen haben. Aber die Episoden in sich, die haben eine gewisse Spannung, weißt du? Es gibt dann auch diesen Moment, wo wir wirklich mit Olli mitleiden, weil wir sehen, oh Gott, da geht was schief und Stan macht irgendeinen Mist und es gibt eine Anspannung und dann diese Erleichterung durch das Lachen. Ja. Das fehlt hier. Ja, also natürlich. Ein guter Witz braucht genauso wie ein gutes Drama braucht ein guter Witz Spannung, Tragik, Dynamik. Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Wenn ich nur auf diese Woodville kleinen Nummern eingehe, dann möchte ich aber auch noch das, was kurz danach passiert, mit aufnehmen, und zwar den Zeitraffer, den sie haben, wenn die Leute kommen, essen, bezahlen, wieder gehen und rückwärts zurück in die Fabrik rennen. Das ist ein Mittel, was auch später nochmal, ich habe den Namen leider nicht parat, weil ich mir das jetzt erst einfällt und nicht spontan suchen will. Ganz toller Visual Comedy Mensch, der hat die Leute in Zeitraffer in einen Bus gesetzt. Die sind dann zur See gefahren in Zeitraffer, haben sich dort ganz viele Sachen angeschaut, sind wieder in den Bus und sind wieder nach Hause. Also er hat Touristen im Zeitraffer wie so eine Schafherde in der Gegend rumgekarrt. Das Geile ist ja, was du jetzt gerade erzählst, klingt viel besser und viel lustiger als das, was wir hier in diesem Film sehen. Weil ich sehe den Gedanken dahinter und das ist auch so ein Moment, wo man denkt, oh, ihr seid irgendwie inspiriert von ein bisschen intelligenterer Comedy. Ja. Aber ihr habt das Buch gelesen, aber ihr habt es nicht ganz verstanden und packt jetzt einfach diesen Inhalt Copy-Paste da rein. Ja, wie gesagt, der Humor reitet am Horizont mit einem Pferd vorbei und winkt und nicht wird mal. Erschossen von mehreren Maschinengewehren. Seine Leiche liegt zerfetzt auf dem Boden. Blut aber ich kann überall. Sozusagen in diesem Zeitraffer, in dieser Art und Weise, dieser Idee, kann ich was sehen und es Hörst würdigen. Das ist der Witz. Ich möchte nicht sterben. Gnadenschuss. Weiß nicht. Irgendwie. Okay, ich kann verstehen, dass man diesem Slapstick-Humor was abgewinnen kann. Und ich kann auch manchmal Slapstick-Humor was abgewinnen. Ich fand Evil Dead 2 auch lustig. Es gibt Slapstick, der Spaß macht. Meinetwegen, dann ist das weg. Ich mag auch Family Guy und die Simpsons, wenn sie einfach nur albernen Slapstick machen. Ja. Aber nochmal, Slapstick-Humor braucht irgendwie einen gewissen Rhythmus. Du kannst nicht einfach nur draufhauen. Das reicht nicht. Und das ist wirklich das Problem des Films. Du hast absolut recht. Das ist genau das Ding. Und das ist auch was ich aufgeschrieben habe. Attention to detail. Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Sachen, die du etablierst, dann auch stimmen, damit der Gag eben aufgeht. Wenn der Typ zum Beispiel in der Schießerei ist, was ja noch nicht mal ein Gag ist, und sich dann da reindreht und erschossen wird, dann hätte man das ordentlich machen müssen. Aber er fasst sich an die Schulter, die überhaupt nicht offen lag. Also die überhaupt nicht hätte getroffen werden können. Das ist nun ein Beispiel außerhalb eines Gags, aber genau das gleiche Attention to Detail, nämlich gar keins, haben sie dem Rest auch gegeben und das macht mich so ein bisschen wütend, während ich den Film gucke. Ich finde, der Film hat sehr viel vom ganzen Gefühl her sowas von einem Schnellschuss. Dass es sehr schnell abgedreht wurde und wir, vielleicht auch wirklich, wir wollen jetzt nochmal, hey, wir sind gerade so populär, wir haben echt eine coole Comedy-Show gemacht, wir lieben es zusammenzuarbeiten, wir wollen noch mehr zusammen Spaß haben. Ja. Aber dann hat irgendwie Maury Amsterdam, der das ganze Ding ja auch produziert hat, offensichtlich halt alles schnell gemacht und so hobbledy-hopp und es muss alles fertig werden und lass uns das witzig machen. Und ich habe dabei halt auch oft das Gefühl, dass er gar nicht so genau weiß, wo er überhaupt hin will, weil, also mir kommt es vor, als ob sehr viel in dem Film improvisiert wäre, sehr viele Story-Elemente reingebaut wären, ohne dass sie genau wissen, wo die hinlaufen sollen und dann fehlt halt bei allem so ein bisschen auch der wirkliche Abschluss der Story. Es gibt so viele Nebenhandlungen. Ja. Wir haben diese Kofferleute, ne? Die bringen die Koffer rein und buddeln. Mhm. Und es ist so, und du fragst dich die ganze Zeit nach dem Zusammenhang zu dem Film. Ja, genau. Und da wird es halt am Schluss, wird es einmal kurz von einem Polizisten oder so abgehandelt, so, ach übrigens, da waren Leute in deinem Keller, die haben gegraben, weil sie eine Bank ausrauben wollten. Ja. Und es hat nichts mit dem Film zu tun, es gibt keine weitere Auflösung und es gibt die haben keinen Einfluss auf irgendetwas, was in dem Film passiert sonst. Joey Adams ist ein Sänger, Comedian und Radio-Host, spielt einen der Kofferleute. Du hast gesagt, wenn man die Dick Van Dyke Show kennt, dann hat man vielleicht mehr Spaß an dem Film. Vielleicht auch, wenn man mehr die amerikanische Comedy-Landschaft der damaligen Zeit kennt diese Cameos zu würdigen weiß, weil ich kannte halt niemanden davon. Ja, ich kannte auch nicht alle, das ist halt das Problem, ne? Ich kannte die halt aus der Dick Van Dyke Show, die Leute. Dann habe ich mich gefreut. Und Carl Reiner konnte ich zum Beispiel gar nicht zuordnen. Das ist mir dann später aufgefallen, dass der ja der von der Dick Van Dyke Show ist. Ja. Aber die ganzen anderen kleinen Sonderauftritte, wie die beiden Kofferleute oder sowas, das wusste ich auch nicht. Wir haben das dann sehr viel, also der Film nimmt auch sehr viel davon, dass sie wirklich in dieser Buchhandlung stehen. Es kommen halt skurrile Leute zu Besuch. Da ist dann dieser Vater mit seinem Sohn, der was zu essen will. Mhm. Und dann sagt Charlie, nee, wir sind eine Buchhandlung. Und dann sagt der Vater, ah, okay, danke, und geht wieder raus. Und dann kommt er wieder rein und sagt, ah, Sie sind eine Buchhandlung, wollen Sie nicht ein Buch haben? Und also, drückt ihm ein Buch in die Hand. Ich verstehe die Idee dahinter, aber es fällt halt alles auf die Nase. Du hast keinen Gag, der richtig zündet, und das ist halt echt traurig. Und dann gibt's noch die lange Einstellung, wie sie in den Gängen sich verfolgen. Die Kofferleute, ja. Mit den Kofferleuten, und dann, das ist halt so eine typische Einstellung, ne? Du kommst die eine Reihe Bücher kommst du entlang, da kommt jemand von der anderen Seite mit der anderen Reihe entlang und du verpasst dich. Und das wird halt so lange durchgezogen. Unfassbar. Dass du auch denkst, ja, fügst du jetzt noch einen Gag hinzu oder nicht? Das ist auch, glaube ich, nicht der Ort, wo du das machst. Das ist, glaube ich, also ich sehe so viele Fehler auf dieser Ebene. Weil das kann man machen, aber das macht man nicht zwischen diesen Bücherregalen, so wie die gebaut sind. Da funktioniert der Gag nicht. Nee, nicht so richtig. Und das ist ja auch ein Gag für so Kindercomics. Und ich habe das Gefühl, dass das Zielpublikum so ein bisschen dann dort ist. Vielleicht, aber haben Kinder Spaß an dem Film? Weiß ich nicht genau. Ich könnte mir das schon vorstellen. Wo wir noch bei den Kofferleuten sind, das war tatsächlich der einzige Moment, wo ich schmunzeln musste, was ich ganz witzig fand. Wenn sie haben ja dann die ganze Zeit Stress in der Haupthandlung mit diesen Spionen, die ihm an den Kragen wollen. Mhm. Und dann ist irgendwann diese Schießerei abends und dann sieht er morgens den Koffertypen und der sagt, oh, es war gestern eine ganz schöne Nacht, ne? Ja. wir hatten echt eine wilde Nacht gestern. Und er sagt, ja, das kannst du laut sagen. Und so, Moment. Aber das war einer der Momente, wo ich mich besonders geärgert habe, dass sie es nicht geschafft haben, das Timing richtig hinzukriegen. Ja. Weil der Gag zündet nicht. Der Gag zündet nicht wirklich. Das Timing stimmt nicht. Nee, vor allem, weil wir einfach nicht wissen, was der Sinn von diesen Typen ist. Es ist so reingeflanscht und wir warten eigentlich die ganze Zeit drauf, dass sie irgendwie mit dieser Agentenhandlung in Kontakt kommen. Aber die Agentenhandlung, ich meine, das ist die Haupthandlung des Films, diese Agentenhandlung. Ja, aber die wird überhaupt nicht genug aufgebaut und du hast nicht genug Handlungen, die irgendwie irgendwas erklärt oder dir eine Mystery überhaupt erst anempfiehlt. Überhaupt nicht. The Big Reveal ist, dass Mr. Big ein kleiner Mann ist. Ha, ha, ha, ha. Ja. Und hinter einer sehr dicken Frau steht. Na toll. Ja, genau. Oh. Super. Und dann, ich hab Witze aufgeschrieben und bei jedem Witz denke ich, wenn sie beim Abwaschen ist und sagt, give me a hand, und dann applaudiert er ihr. Hachi, sie haben ohne Witz. Und das macht man, wenn, dann macht man sowas mit einem Bruch, das dekonstruiert man, weil das nicht witzig ist. Da macht man sich über den Witz lustig, dass der nicht witzig ist. Aber sie haben ohne jegliche Ironie, haben sie einfach so einen Hachi-Gesundheitswitz drin. Ne? Jemand sagt, jemand versteckt sich, jemand niest und der für sich versteckt, sagt Gesundheit. Dann gibt es noch ein Niesen von da hinten, dann sagt jemand Gesundheit und wir haben... Nein! Sowas kannst du nicht so ernst machen als treffenden Witz. Sowas machst du, wenn, dann machst du dich über diesen Witz lustig, auf irgendeiner Metaebene. Vielleicht fehlt Amsterdam der Writer's Room. Möglich? Weil, also ich meine, sowas wie eine Dick Van Dyke Show, da sitzen, weiß ich nicht wie viele, so 5 Autoren oder so, oder 7 zusammen. Und jeder ist die Korrektur des anderen. Und dann hast du irgendwie dich in eine Idee verliebt und vielleicht hast du auch eine Spezialisierung auf möglichst viele Gags raushauen und jemand anders sortiert sie aus, weißt du? Und dann ist vielleicht genau das Problem, dass du das Korrektiv nicht hast. Aber er ist ja auch nur Co-Autor, es gibt ja noch einen anderen. Ja. Was war denn Maury Amsterdams Rolle bei der Dick Van Dyke Show? Der war Schauspieler, oder? Der hat da nicht mitgeschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das habe ich nicht mehr gefunden. ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass der schon auch mitgeschrieben hat. Also das Ding wurde ja tatsächlich, der Film wurde laut Wikipedia von einem Team geschrieben. Da gehörte unter anderem George Schenck dazu. Ach so. Der aber jetzt nicht unbedingt der große Comedy-Autor ist. Und dann haben wir noch Namen, die allerdings John Davis Hart und William Marx, die allerdings nicht mal Wikipedia-Einträge haben. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, das ist so ein Maury Amsterdam-Baby. Der hat das Ding ja auch produziert. Ja, ja, ja. Und dann gibt es natürlich noch den Regisseur Harmon Jones, mit seiner letzten Regiearbeit. Seine letzte Regiearbeit. Was für eine Art abzutreten. Oh nein. Der davor relativ viel Regie geführt hat bei diversen Sachen. Ja. Aber jetzt auch irgendwie nicht so in meiner Rezeptionsbubble. Also nichts, wo ich sagen würde, habe ich doch gesehen. Und ich habe das Gefühl, das ganze Ding, ich kenne diesen Maury Amsterdam nicht gut genug. Also ich glaube, es ist sein Baby und er wollte das machen. Er hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Ich bin mir ganz sicher, dass er auch nicht bekannt geworden wäre, wenn er nicht wirklich so ein Arbeitstier mit Gags und so weiter gewesen wäre. Und er hat ja wirklich teilweise 3 Radioshows am Tag aufgenommen in verschiedenen Stationen und hat da irgendwelche Sachen gemacht. Ich weiß nicht genau, was hier schiefgelaufen ist, aber man kann nur spekulieren. Wahrscheinlich irgendwie wirklich die Eile, wie du sagst, dass man es schnell zusammenschustert und sich denkt, wir wollen hier noch was rausholen. Und vielleicht auch Ego kann auch drinstecken. Ne? Weil wenn man sich die Biografie von dem Typen anguckt, der konnte was. Ne? Ja, absolut. Der konnte wirklich was. Der konnte was sowohl vor den Kulissen als auch hinter den Kulissen. Ja. Und das war ein großer Typ und man merkt ihm auch an, dass ihm das Spaß macht. Also ich würde ihm und Rosemary würde ich nicht absprechen, dass sie Spaß hatten. Natürlich. Die hatten Bock auf das Projekt. Das war nicht, um schnell noch ein bisschen Geld zu machen und aus der Popularität von der Dick Van Dyke Show was rauszuholen, sondern die hatten da wirklich, glaube ich, Bock drauf. Und ich kann mir vorstellen, wie Maury da kommt, hey Rose, ich hab da was, guck mal. Bitten, geil, ja, fantastisch. Ja. Oh, darf ich da in die Kamera gucken und die vierte Wand brechen? Ja, genau. Oh, super witzig, lass uns das machen. Ja, was ist schiefgegangen? Also ich glaube, tatsächlich, dass sich alle Beteiligten zu sehr in die einzelnen Ideen verliebt haben. Es ist wie wenn, ich bin ja nur neulich erst in meine Wohnung gezogen. Ja. Wenn in dieser Wohnung nicht nur meine Freundin und ich leben würden, sondern 5 weitere Menschen, die alle verschiedene Möbel mitbringen, die alle das Gefühl haben, oh, und ich habe jetzt hier mein Mid-Century-Ding und der nächste hat noch ein Barock-Ding und der nächste hat noch so ein futuristisches Teil. Und die kommen alle zusammen in einen Raum und haben alle noch unterschiedliche Farbkonzepte. Und jeder hat sein Ego und denkt sich, nee, ich brauche das Teil, aber es muss da irgendwie stehen. Dann hast du was hast du denn? Du hast eine Abstellkammer, die total durcheinander aussieht und das ist der Film. Das sind ein Haufen Einzelstücke, die eine andere Farbe und einen anderen Stil haben. Ja. Wollen wir über den Rassismus reden? Oh nein. Wir haben einen indischen Cowboy. Ja, warum machen wir, nein. Wir befinden uns im Jahr 1966, vielleicht um zumindest ein bisschen zu sagen, einmal, der Film ist ein Kind seiner Zeit. Ja, ein Kind seiner Zeit und ich finde, dass er in allem anderen, also der indische Cowboy ist ein echtes Problem, aber der Rest ist einigermaßen naiv genug, dass man sagen kann, okay, du bist halt damals entstanden, du hast das nicht groß hinterfragt, was schon blöde genug ist. So. Der indische Cowboy. Weißt du, wer der Darsteller ist? Nee, keine Ahnung. Ich habe nämlich geguckt, ob es ist Blackfacing, ne? Es muss Blackfacing sein. Ziemlich eindeutig. Ja. Und der erzählt davon, dass er Elefanten jagt und auf Kobras reitet, weil das die Cowboys in Indien so machen. Und dann gibt es natürlich den klassischen Witz mit dem Punkt auf dem Kopf. I'm bleeding. Genau. Irgendjemand fragt, was der Punkt auf seinem Kopf bedeutet und er sagt so, oh nein, ich bin verletzt. und es ist einfach nur, der Film war verloren zu diesem Zeitpunkt. Ja, natürlich. Deswegen, es war mir gar nicht, ich fand es gar nicht so schlimm, der Film war sowieso schon verloren, aber ich dachte, das hat noch gefehlt. Ja. Och, Rassismus, Mann. Das hat noch gefehlt, danke. Naja, Ja, der Film hat so seine unterschwelligen Rassismen auch in dem Rest des Films und auch seine Sexismen, muss man sagen. Aber wirklich naiv und nicht so. Tatsächlich fand ich, also wenn wir schon bei Rassismen und so sind, ich fand es eine ganz witzige Idee, als diese Asiatin in den Laden kommt und mit ihm Französisch spricht. Ja. Und dann haben wir die asiatischen Untertitel. Keine Ahnung, ob sie sich da die Mühe gemacht haben, wirklich das zu schreiben, was sie sagt. Ja. Und er antwortet ihr dann auch auf Französisch und kriegt englische Untertitel. Das war eine ganz witzige Idee. Ja. Also ich musste jetzt nicht lachen dabei, aber ich dachte so, ach ja, das ist jetzt, das zieht mich mal so ein bisschen raus aus dem ganzen Schlamassel, der hier stattfindet. Ja, genau. Wenn der Rest richtig gut gewesen wäre, wäre das sozusagen, das wäre dann vielleicht wieder der Low Point gewesen, aber es wäre nicht schlimm nach unten ausgerissen. Mhm. Und man hätte auch darüber lachen können, aber da der Setup war halt irgendwie schon schlecht. Kurz danach haben die Spione eine Schildkröte mit Wanze und die Polizei kommt und fragt, who did it? Und er antwortet, er fragt die Polizei, who did it? Und der Polizist antwortet, who did it? I asked you first. Und dann sind wir wieder auf dem Low Level, auf dem wir sein sollen. Oh Gott, vielleicht muss ich sowas mal machen. Ich muss sowas mal schreiben. So richtig schlimm Low Level Sitcom 60er. Ah. Was hältst du denn von den Brüchen mit der vierten Wand? Die kommen ja vor in dem Film. Die kommen vor in dem Teil des Comedy-Konzepts. Na, wir hatten ja am Anfang unserer Karriere als Podcaster so ein kleines bisschen ein Faible für Brüche der vierten Wand. Ja, ich mag Brüche der vierten Wand sehr gerne. Ja. Funktionieren die in dem Film auch? Ja, ich glaube, sie würden funktionieren, wenn der Rest des Films funktionieren würde. Ich habe auch das Gefühl, ich freue mich immer wieder, wenn sowas gemacht wird. Ja. Und der Film hat ja seine Metaebenen auch, auch mit der Doppelbesetzung von Richard Deacon als Mr. Travis und Polizist. Mhm. In einer Szene ist es lustig, also da funktioniert es wirklich und zwar ziemlich am Ende, wenn Rosemary mit diesem Typen flirtet, mit diesem Studenten und so, Moment, was sagt sie, why I'm fighting this zu uns? Das ist ja süß. Das ist wirklich ganz witzig. Ja. Ganz am Schluss wirkt es total forciert. Total forciert. Da hat man das Gefühl, sie wussten wirklich nicht mehr, wie sie den Film zu Ende bringen sollen. Und dann sagen sie einfach so, der Film ist jetzt zu Ende. Ihr könnt nach Hause gehen. Es ist wirklich so lame und so ohne Esprit und ohne irgendwie ein Gefühl von da noch eine geile Idee, einen guten Ausstieg zu finden oder irgendwie dem Zuschauer zu sagen, guck mal, das ist alles gar nicht das, was wir erzählen wollten, sondern hier unser Sitcom-Setup war es eigentlich. Aber das Sitcom-Setup war einfach so schlecht, dass es nicht trägt und man nicht froh darum ist, dass einem der Film sagt, der Rest ist egal. Gerade so im Mittelteil gibt es halt auch diese unfassbare Redundanz, wenn es immer nur darum geht, dass sie abends, wir haben zwei Szenen, wo sie nachts durch diese Buchhandlung gehen und einfach alles untersuchen, um herauszufinden, wo die Geräusche herkommen. Sei es nun Schusswechsel oder Grabgeräusche und wo sie dann halt an Knöpfen drehen und dann öffnet sich eine Falltür und dann hat sie den Eimer über dem Kopf. Und das wird dann alles so elend ausgespielt und der Witz wird dann später nochmal aufgegriffen. Ja. Und es gibt im Mittelteil wirklich so eine Redundanz, dass Johannes sich am Tee verschlucken muss. Alles gut. Weiter? So eine Redundanz, dass man einfach nur genervt ist. Also vielleicht ist es auch so, wenn ein Comedy-Film wirklich schlecht ist, dann macht's keinen Spaß. Wenn ein Horrorfilm schlecht gemacht ist, dann macht's einfach mehr Spaß, weil man drüber lachen kann. Aber beim Comedy-Film kann man nur noch genervt sein. Ja, naja, klar, weil du die Erwartung hast zu lachen und dann kannst du nicht lachen und dann ist natürlich, wo willst du noch hin? Du kannst ja nur tiefer fallen. Bei einem Horrorfilm kannst du zumindest noch lachen, was ein Upgrade ist. Ja. Nee. Also, kennst du die Szene, wo Roger Ebert über einen Film, über North, einen Film aus den 90ern mit Elijah Wood als kleines Kind redet. Aha. Und so, das ist berühmt, berüchtigt, dieser Verriss, weil Roger Ebert dann da sitzt und sagt, I hated this movie, I hated it, hated it, hated it, hated it. Stimmt, das kenne ich. So fühle ich mich bei diesem Film. Oh. Ich habe diesen Film gehasst. Oh nein. Aus tiefstem Herzen. Ich hasse diesen Film. Okay. Es ist wirklich ein schlechter Film. Und ich kann nicht oft genug betonen, wie schrecklich ich diesen Film fand. Und wie unfassbar anstrengend es war, sich durch diesen Film durchzuquälen. Ja. Ohne Spaß, ohne Freude. Diese Lebenszeit gibt mir niemand zurück. Ist das ein Film für unseren anderen Podcast? Darf man nicht sehen? Ja, dieser Film gehört in die Reihe, sollte man nicht sehen. Es gibt für mich keinen Grund, auch nicht auf dieser Metaebene, wo du sagst, okay, das ist so ein Abgesang auf das Genre und vielleicht der letzte große Wurf, nicht der letzte große Wurf, eben nicht. Sondern der Grab, der Grabstein, der Grabstein oder so. Nicht mal aus einem historischen Standpunkt, dann lieber 3 Folgen Dick Van Dyke Show und dann ist man, glaube ich, besser dran. Ja, aber wenn ihr Sterbehilfe dabei zusehen wollt, wie sie passiert, einem Genre, dann könnt ihr diesen Film genießen. Wenn ihr sadistisch genug seid. Oder masochistisch eigentlich. Ich habe mich schon durch viele schlechte und durchschnittliche Filme gequält und der ist weit oben. Der ist wirklich, wirklich weit oben. Das tut mir so leid. Oh Gott, oh Gott. Aber der Titel, großartig. Ja, der Titel passt so saugut zum Film. Ja, ne? Ja, genau. Der passt so perfekt. Und es ist so gemein. Ist auch so lazy so ein bisschen. Dann fühlt sich plötzlich so schmutzig an. Genau, ich hatte das Bedürfnis, baden zu gehen. Es ist so, man denkt, okay, der Titel war vorher, klang ja irgendwie lustig, ja, genau. Vielversprechend und so weiter. Und jetzt denkt man nur, das ist einfach nur lazy. Es passt zum Rest des Films. Oh Gott, ist das traurig. Dick Van Dyke Show. Ja, komm, lass uns das Ganze hochziehen, weil natürlich, dieser Film ist irgendwie eine überlange Sitcom-Episode aus der Zeit. Eine schlechte. Und ich weiß nicht genau, was geworden wäre, wenn man den Film eingekürzt hätte auf 45 Minuten Episodenlänge. Wäre nicht besser geworden. Man hätte ja auch nicht entscheiden können, was nehme ich jetzt mit rein und was nicht, weil alles auf dem gleichen Level schlecht war. Bis auf so ein paar kleine Ideen, die ich ja eingeworfen habe, Plor. Aber die Dick Van Dyke Show, wo die Leute herkommen, die hatte einfach ein gutes Team anscheinend an Leuten und Autoren, die sich wirklich gute Sachen ausgedacht haben, die wirklich jeder Episode eine gute kleine Geschichte gegeben haben, innerhalb dessen das dann passiert. Nur das Setup zu erklären. Dick Van Dyke ist Autor einer Comedy-Sendung, die, wie heißt der Typ, Alan? Das ist so witzig, dass die Dick Van Dyke Show heißt, das ist genau wie bei der Bill Cosby Show, obwohl der Name Dick Van Dyke überhaupt nichts zu tun hat, weil Dick Van Dyke ist die Hauptrolle, deswegen heißt es so, ja. Aber er spielt natürlich jemand anderen, er spielt Rob Petrie, genau. Und er, die Alan Brady Show soll er mit Gags bestücken. Und Alan Brady ist ein sehr ekelhafter und gemeiner Typ, der aber als Comedian groß geworden ist. Alan Brady wird gespielt von Carl Reiner. Mhm. Der das Ganze auch. Der kreative Kopf hinter der Dick Van Dyke Show ist und der auch einen kleinen Cameo in unserem Film hat. Genau. Und also wenn ihr die Dick Van Dyke Show noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr sie auf jeden Fall gucken. Natürlich fängt das Ganze an mit, wie du schon gesagt hast, der fällt erstmal über den Stuhl, der da steht, über den Hocker. Aber ich finde, der hat so große Qualitäten. Ich weiß nicht, wie es dir geht beim Gucken. Und du hast ja auch schon angedeutet, dass sie besser ist. Es ist, also grundsätzlich erstmal ist es einfach, also allein aus historischem Interesse sollte man das auf jeden Fall mal geguckt haben. Das ist so ein großes Stable der amerikanischen Sitcom-Landschaft, auch wenn es mit 6 Jahren jetzt gar nicht übermäßig lang gelaufen ist. Stimmt, ja. Aber wenn es um klassische Sitcoms geht in den USA, die vor Live-Publikum aufgezeichnet wurden, wird Dick Van Dyke schon neben The Honeymooners und Mr. Ed, aber nicht Live-Publikum. Mr. Ed war, glaube ich, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist das so ein Ding, was oft genannt wird. WandaVision ist ja vor kurzem auf Disney Plus gelaufen, diese Serie, wo die Wanda von den Avengers gefangen ist in so einer Fantasiewelt und da ist sie am Anfang in so einer klassischen amerikanischen 50er-Jahre-Sitcom und das ist eigentlich das Setup, also 60er. Wir sind jetzt Anfang 60er, aber es ist eigentlich noch so diese 50er-Jahre-Welt und da gehört das einfach rein. Also wenn man wissen will, wie amerikanische Sitcoms damals funktioniert haben, Dick Van Dyke Show ist eine gute Adresse. Absolut. Ich fand es sehr unterhaltsam. Tatsächlich. Schön. Ich hab nicht viel geguckt. Ich habe jetzt so 4-5 Folgen geguckt, habe dann auch ein bisschen durchgeskippt. Ja. 3 Folgen habe ich wirklich komplett geguckt. Auf der Haben-Seite auf jeden Fall sind sehr viele gute Witze dabei. Man muss wirklich einfach oft lachen. Ich war so ein bisschen enttäuscht. Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Episoden geguckt, weil ich die Hoffnung hatte, dass es mehr um dieses ganze Hollywood oder besser gesagt TV-Gedöns geht und mehr so um die TV-Produktion, dass sich darüber lustig gemacht wird, wie die Dynamik ist zwischen Autoren und dem Star. Ja. aber in seinem Kern scheint es mir dann doch eine klassische Sitcom zu sein, die vor allem im häuslichen Bereich spielt. Ja, das tut sie auch. Also es gibt natürlich immer wieder Ausreißer in diese Richtung, wie du sagst, ne? Aber man kann sich keine 6 Staffeln lang nur über Showbusiness lustig machen. Ja. Ich glaube, das war natürlich der erste Gedanke so, weil Carl Reiner natürlich sich selbst dort reingeschrieben hat. Also Dick Van Dyke spielt im Grunde ihn, wie er früher als Autor für die Show of Shows, hieß das glaube ich hier, Show of Shows, wo er als Autor gearbeitet hat. Und die Rolle, die er dann in der Dick Van Dyke Show spielt, ist halt die des ekelhaften Comedians, ja, was er auch als Erfahrung hat, ne? So. Natürlich ist das der Grundgedanke, das Showbusiness aufs Korn zu nehmen, aber am Ende, naja, will man auch nicht ins eigene Nest zu sehr viel reinpissen. Und naja, was wollen die Zuschauer sehen? Ja. Was wollen die Zuschauer auch in der Zeit sehen? Ja. Natürlich. Und das ist dann auch das, was wir letzten Endes vor uns haben. Eine sehr traditionelle, auch sehr biedere amerikanische Family-Sitcom, wo vor allem Rob und seine Frau Laura, gespielt von Mary Tyler Moore, und ihr gemeinsamer Sohn Richie, gespielt von Larry Matthews, im Mittelpunkt stehen. Ja. Und da haben wir so dieses wirklich ganz klassische amerikanische Sitcom-Setup. Ich bin kein Sitcom-Fan, ne? Das weißt du ja auch. Ja, so. Ja, ja. Ich mag dieses forcierte Lachen nicht, das stört mich. Mhm. Egal ob Live-Publikum oder Dosis, stört mich einfach. Es ist einfach, keine Ahnung, einfach ein ästhetisches Ding. Mhm. Mag ich nicht. Ja. Und dann werden die Witze halt so im Rahmen der Familie gemacht, dass Rob und Laura sich wegen irgendwas in die Haare geraten, dass es irgendwelche Missverständnisse gibt, dass irgendwas von außen reinkommt und wir finden das lustig. Was ich gesehen habe, war die Folge, in der sie für die Show, die sie machen, ein Kunstwerk kaufen wollen. Ah ja, ja, ja, das habe ich auch. Und dann gesehen. Sind sie bei so einer Auktion und dann kaufen sie, das ist wirklich witzig, dann kaufen sie ein Ding. Weil Laura verliebt sich total in ein Ding und niemand weiß genau, was es ist. Yeah. It's a thing. Und es sieht auch total schräg aus. Und Rob ist total irritiert davon. Und gleichzeitig machen sie sich bei dieser Auktion drüber lustig, dass man mit Handzeichen Sachen kaufen kann und dass man aufpassen muss, dass man nicht zufällig Sachen ersteigert, wenn man sich auf die Nase tätschelt. Und dann tätschelt sie sich auf die Nase. Ja. Oder winkt. Und währenddessen bieten sie halt auf ein Bild mit einem traurigen Clown, ohne es mitzukriegen. Und das ist eine wirklich witzige Szene. Da habe ich wirklich viel gelacht. Ja. Das war, weil sie es da richtig machen. Sie eskalieren den Witz. Ja. Man denkt, es ist vorbei und dann packen sie nochmal einen drauf und dann sind die 4, die sich unterhalten, bieten die ganze Zeit gegeneinander, ohne es mitzukriegen. Ja. Und was ist, wenn jemand winkt? Und was ist, wenn jemand sich an die Nase fasst? Oh, man sollte aufpassen, dass man nicht zufällig an seinem Ohr zieht. Und dann weil sie voll viel zu sehr darin verliebt sind, das dann in ihrer Show zu verwenden als Gag, der jetzt wiederum für uns, das ist auch sehr schön Meta quasi, für uns genau den Gag ausspielt. Ja. Und das finde ich schon sehr schön. Ja, ich mag diese Folge tatsächlich. Aber die sind alle mindestens auf diesem Niveau, die Folgen. Ich finde die schon toll. Das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Deswegen rede ich da gerade so viel drüber. Er steigert dann dieses Clownbild und dann dann ist er total genervt von dem Clownbild und will es loswerden. Alle sagen, es ist nichts wert. Und dann stellt er plötzlich fest, darunter ist was und wischt das so ein bisschen ab. Und dann ist darunter dieses ganz berühmte Bild der hier. Gothic. Ja, genau. Gothic. American Gothic von Grant Wood. Also zumindest sieht es so aus und er sieht auch tatsächlich OOD und sagt, oh, das ist von Grant Wood, das ist total viel wert, geil. Und dann lassen sie extra einen deutschen Kunstkenner kommen und der ist großartig. Ja, der ist super. Weil der guckt sich das Bild dann an und sagt, oh, it's good. Und sie freuen sich schon, weil sie denken, das wäre richtig wertvoll. Mhm. Aber good ist der Name von einem Plagiator, der die Bilder von Wood nachgemalt hat und einfach den beiden Farmern aus American Gothic, das kennt ihr bestimmt, dieses typische amerikanische Bild der Farmer, der da steht, neben seiner Tochter übrigens, nicht seine Frau. Ah, okay. Die Frau, haben so Mistgabeln in der Hand. Mistgabeln in der Hand und sie gucken beide so belämmert. Sehr grimmig. Und auf diesem Bild von Good lächeln sie beide. Das sieht so dämlich aus. Und das ist offensichtlich nichts wert, aber den Clown, den er abgewischt hat, das wäre richtig viel wert gewesen. Das war Frank Sinatra. Genau, es war ein Original Frank Sinatra. Aber das und der Deutsche sagt dann doch, oh stimmt, der hat ja auch gesungen. Ja. Aber das Schönste an dieser Episode ist dann, dass dieser Deutsche dann auch diese Thing sieht und sagt, it's a Sache, eine Sache, unglaublich. Und sie gucken alle, was, eine Sache? What's a Sache? It's a Thing. Und er kann auch nicht aufklären, wofür das da ist, aber er freut sich tierisch. Ja, das sind diese Episoden von der Dick Van Dyke Show, die 6 Staffeln lang, sind wirklich alle auf einem, natürlich gibt's Episoden, wo die einem weniger sagen und die einem mehr sagen, das ist bei jeder Serie so, aber die sind alle auf einem Grundniveau, ja, das ich wirklich, wirklich mag. Die zweite Episode, die ich komplett geguckt habe, war dann die, wo ein Polizist bei ihnen zu Hause ist, weil er eine Überwachung macht. Und zwar wird ein Nachbar verdächtigt, nicht der Nachbar wird verdächtigt, sondern ein Neffe des Nachbarn ist ein, ich glaube, ein illegaler Migrant. Und die wollen den festnehmen und gehen davon aus, dass der beim Nachbarhaus irgendwann auftaucht. Und deswegen bittet die Polizei Rob darum, dass sie in seinem Haus observieren dürfen aus dem Fenster raus, weil das Zimmer des Sohns perfekt ausgerichtet ist. Und Rob findet das total toll, weil er ist so ganz aufgeregt, dass diese ganzen Polizeiutensilien dann benutzt werden, diese ganzen Überwachungsutensilien und Hightech und so. Ja. Und da habe ich dann gemerkt, dass es halt doch so einen sehr klaren Rahmen gibt, in dem sich Rob und Laura bewegen. Nämlich Rob ist der kleine Verspielte, der Spaß hat und Laura ist die, die sagt, du bist ein kleines Kind. Gott, ich habe ein kleines Kind geheiratet. Jungs. Und die Hand wird über den Kopf geschlagen. Ja. Und es ist schon sehr brav und sehr bieder. Also dieses, ja, natürlich. Was hier erzählt wird an Familie und an Zusammenleben und so ist, wie man es eigentlich erwartet von einer 50er oder frühen 60er Sitcom. Es gibt eine ganz klare Rollenverteilung und der Humor speist sich eben daraus, dass der Mann verspielt ist und kindisch und eigentlich nicht so gut selbst klarkommt und die Frau muss halt, trägt halt den ganzen Mental Load und muss halt sich drum kümmern, dass irgendwie alles stimmt. Ja, ja, ja. Und immer so dieser Moment, wenn ich das gucke, einfach aus der Perspektive eines heutigen Zuschauers, wo ich denke, es könnte jederzeit kippen. Da gibt es sowas Düsteres, was drunter liegt. Aber dazu will ich jetzt nicht zu weit ausholen. Ja. Es hat Spaß gemacht. Die Dick Van Dyke Show hat wirklich, ich habe wirklich überraschend oft lachen müssen, dafür, dass ich das Grundsetup so bieder fand und es eigentlich auch eine Sitcom ist. Ich mag keine Sitcoms. Dafür hatte ich doch relativ viel Spaß und war okay. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt alles nachholen muss. Aber ich bin froh, dass ich davon mal ein paar Folgen geguckt habe. Ja, ja. Kennst du Mr. Ed? Talking Horse? Mr. Ed? Ich kenn's vom Namen. Ja. Ich kenne Mr. Ed vom Namen. Ich weiß, es gab dieses Talking Horse und dann hört's auf. Ja, dann musst du auch mal reingucken. Du hast viel nachzuholen. Mr. Ed stand immer in so einem Stall, halb in der Wohnung drin. War das so? Nee, die hatten schon einen Stall außerhalb. So ist nicht. Und mit Mr. Ed wird auch interagiert. Der redet nicht nur fürs Publikum, sondern auch. Und alle reden mit ihm? Nee, eine Figur redet mit Mr. Ed und alle anderen werden angeschwiegen. Und die Hauptfigur, die mit Mr. Ed redet, ärgert sich jedes Mal und versucht dann: Guck mal, ich habe ein sprechendes Pferd. Ah, okay, das ist tatsächlich ein Witz, dass Mr. Ed reden kann, aber niemand glaubt ihm. Genau. Okay. Nee, habe ich nie geguckt. Es gab dann, was gab es noch, diese 50er, diese großen Sitcoms der Zeit? Honeymooners, war das nicht so ein Ding noch? Hillbillies war auch noch, glaube ich. Das war später, oder? Die waren da auch schon. Ich bin ein bisschen überfragt, weil ich mich nicht genug vorbereitet auf dieses Thema. Ja, ich auch nicht. Wir machen das, was wir gerne machen, wenn wir ganz schnell was haben wollen. Wir gucken, was es so gab. I Love Lucy aus dem Jahre 1950 war eine der großen amerikanischen Sitcoms. Habe ich auch nie gesehen. Ich bin echt kein Sitcom-Mensch. In den 50ern, I Love Lucy. Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Genau. Genau, The Beverly Hillbillies hieß das, 1962. 1962 ist dieselbe Zeit. Ja. Und die Honeymooners war 1955. Ja, das ist... Mit Jackie Gleason war das. Eine Ecke früher. Und dann hört bei mir schon das Wissen auf und auch tatsächlich so ein bisschen die Motivation, mich groß damit zu beschäftigen, weil es gibt nur ganz wenige Sitcoms in der Geschichte der Sitcoms, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Also dieses Traditionelle, dass man sieht, dass zu einer Sitcom gehört ja, dass es mit mehreren Kameras aufgezeichnet ist. Ja, genau. Multicamera-Show. Dann, dass die Wohnung so aufgeschnitten ist, dass du das auch immer irgendwie spürst, weil sie immer dieselbe Perspektive drauf haben. Ja, ja, ja. Und früher viel vor Live-Publikum, aber das wurde auch lange, lange später noch gemacht, ne? Live-Publikum-Sitcoms. Ja, ja, genau. Ja, also, wir müssen ja nur an Big Bang Theory denken. Genau. Ja, auch vor Live-Publikum. Ja. Und Roseanne mochte ich. Das war eine der Sitcoms, die ich gerne geguckt habe. Okay. Big Bang Theory, so halb. Gab ein paar Folgen, die ganz gut waren. Sonst hat mich das Konzept ziemlich genervt dann irgendwann. Und dann fallen mir schon gleich zwei Sachen ein, die das Konzept sprengen, nämlich Malcolm mittendrin und Scrubs. Die fand ich halt witzig, weil sie Comedy-Serien waren, die eben nicht dieser Sitcom-Formel gefolgt sind. Ja, stimmt. Und das zeigt vielleicht ganz gut, wie sehr ich das grundsätzlich, diese grundsätzliche Ästhetik und dieses grundsätzliche Format von einer Sitcom verabscheue, ist zu viel gesagt, aber doch eher so, finde. Ja. Es ist halt sehr limited dadurch. Aber für mich atmet das so ein kleines bisschen Theaterflair, den ich gar nicht so schlimm finde. Ja, es ist halt so, ja, es hat schon so ein bisschen Theaterflair, das stimmt. Ich finde es auch tatsächlich immer putzig, wenn die Sitcoms das dann mal aufbrechen oder die vierte Wand brechen und das zeigen. Es gibt, ich glaube, jede Sitcom hat mal so Szenen, wo rausgezoomt wird. Wir sehen das Publikum, also gerade so in Jubiläumsepisoden oder finalen Episoden wird das gerne gemacht. Und das finde ich immer ganz, ganz niedlich und ganz süß. Aber darüber hinaus gibt mir das nicht viel. Es ist halt auch so, es ist halt auch so eindimensional, weil alles schon allein vom Format gezwungenermaßen gleich aussieht. Die Wohnzimmer sehen immer gleich aus, die Küchen sehen immer gleich aus, die Häuser sind alle gefühlt gleich geschnitten. Und dann auch immer noch die oft im amerikanischen Vorort. Ja, das stimmt. Es hat auch so was Trostloses. Oh, es gab, auf Amazon gab es vor kurzem eine Serie, die habe ich auch nicht weitergeguckt, weil es mir zu viel Sitcom drin war, wo sie sich darüber lustig gemacht haben. Irgendjemand kennt Fuck Himself. Und da geht es darum, dass eine Frau eigentlich in so einer abusive Relationship lebt mit ihrem Mann zusammen. Und der macht halt die ganze Zeit dumme Witze und sie ist voll genervt davon. Ja. Und die seine Perspektive wird als diese Sitcom gezeigt, in diesem klassischen Sitcom-Rahmen im Wohnzimmer. Ja. Und wenn sie dann rausgeht aus dem Wohnzimmer, total fertig ist mit den Nerven, dann wird umgeschnitten auf eine, wie wir sie heutzutage kennen, filmische Inszenierung. Das fand ich ganz cool von der Idee, halt so wirklich dieses Sitcom als Rahmen zu benutzen und zu sagen, guckt euch mal an, wie toxisch diese Beziehungen sind, über die wir lachen. Ja, ja. Oh, nicht schlecht. Okay, muss ich mir mal anschauen. Wollen wir ganz, ganz easy peasy in unsere Top 3 hineinsliden? Ja, bitte lass uns sliden. Lass uns mal sliden. Unsere Top 3. So, was haben wir denn als Top 3? Was wolltest du, Ploa? Einzelhandel, mir ist nichts Besseres eingefallen. Und wir hatten noch keine Liste Top 3 Filme, die im Einzelhandel spielen oder 10. Ja, okay. Das ist der Moment, wo unsere Top 3 beliebig wird, aber wir haben schon über 100 Episoden. Geil, ja, es ist so typisch, uns fällt nichts mehr ein. Top 3 Filme, Einzelhandel. Top 3 Filme, in denen Burger vorkommt. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich Mails, in denen steht, eure Top 3 waren immer beliebig. Oder ihr seid alt geworden. Oh nein, wir sind alt geworden. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Liste. Du bist zufrieden mit deiner Liste? Das ist schön. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zufrieden, aber in meinem Rahmen und alle werden wieder sagen, boah, Alter, nimm doch mal Filme, die nach 1960 entstanden sind. Na dann, du musst anfangen, ne? Ich muss anfangen. Ich würde gerne als Top, als Nummer 3, Chaplins Rollerskating-Szene in seinem Film Moderne Zeiten anbringen. Ja. Da gibt es, also er bandelt mit Paulette, heißt sie mit Nachnamen, die Schauspielerin. Ich hab, ich weiß den Namen nicht. Paulette Godard. Paulette Godard. Da sind sie im Kaufhaus, also beide bettelarm und dann werden sie irgendwie eingeschlossen. Ich glaube, er übernimmt den Job als Nachtwächter in diesem Kaufhaus und dann probieren sie alle Betten aus, die ausgestellt werden und alles und haben da Spaß in diesem Kaufhaus. Und er zieht sich dann halt so Rollschuhe an. Und dann gibt es aber eine kleine Baustelle, wo dann die Railing fehlt und er dann aber sich die Augen auch noch zugebunden hat, weil er ihr besonders beeindrucken will und dann fährt er halt immer knapp an dieser und könnte da irgendwie 3 Stockwerke runterfallen und sie steht auch schon auf Rollschuhen und sieht das dann und versucht ihm irgendwie aufzuhalten und zu sagen, haha, komm weg da. Und versucht zu ihm zu kommen, ist aber auch auf Rollschuhen und hat keine Chance. Okay, das ist eine sehr, sehr lustige Szene. Cool. Und wer es wissen möchte, muss das mal googeln, irgendwie auf YouTube eingeben oder sowas, diese Szene. Ich weiß nicht, welche Stichworte, aber ihr kriegt das schon hin. Ja. Wie das Ganze gedreht wurde, weil es sieht saugefährlich aus. Und es sieht sehr realistisch aus. Und sie haben es geschafft, indem sie auf eine Glasscheibe vor der Kamera diesen Abgrund gemalt haben. Sehr cool. Und der Rest ist sozusagen im Studio aufgebaut. Und dann sieht das so aus, als ob das 3 Stockwerke runtergeht. Aber es ist im Grunde nur durch so eine Kamerapositionen, so ein Perspektivending. Und es ist großartig. Ja, das ist cool. Ja. Großartig. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Szene. Schön. Und gehört definitiv in diese Liste. Cool. Mein Platz 3 ist deutlich jünger. aus dem Jahr 2009, so ein bisschen eine vergessene Perle der 2000er Jahre, im Original Observe and Report im deutschen Shopping Center King. Und zwar spielt Seth Rogen, den ich ja sehr gerne mag, einen Sicherheitsbeamten im Einkaufszentrum, der dafür Ordnung sorgt. Ja. Und wir lernen so nach und nach kennen, dass das ein kompletter Psychopath ist. Okay. Und es ist ein ziemlich harter Film, ziemlich schwarzhumorig. Mhm. Aber er schafft es irgendwie, die Balance zu halten zwischen wirklich derber, düsterer Comedy. Ja. Und das Ganze auch immer so ein bisschen zu reflektieren. Seine, also ihn, es gibt so viele Momente, wo sie ihn als den Helden inszenieren könnten, weil er halt doch auch als Sympathieträger gezeichnet wird. Ja. Aber dann lassen sie es immer wieder ganz böse kippen und es gibt wirklich, wirklich düstere Szenen, die man auf die eine oder andere Seite Art lesen kann. Ja. Und ich lese sie oft so, dass sie wirklich sehr reflektiert damit umgehen, mit seiner Psychose. Und es ist ein merkwürdiger Film, es ist auch ein geschmackloser Film, es ist bestimmt kein Film für jeden, aber ich fand ihn sehr unterhaltsam. Okay. Genau, Shopping Center King aus dem Jahr 2009, gibt ihm eine Chance. Der hat es damals ziemlich schwer in den Kinokassen, weil er konkurriert hat mit dem deutlich schwächeren und braveren Film Der Kaufhauskopf mit Kevin James aus demselben Jahr, auch aus 2009. Ja. Kevin James, jetzt sind wir wieder bei Sitcoms, der bekannt ist aus der Sitcom King of Queens. King of Queens, genau. Der auch mit seinem, wo auch Dingens, wie heißt der jetzt? Der ist gestorben vor einer Weile. Ja, der Vater von Ben Stiller, Jerry Stiller. Jerry Stiller, der großartig ist. Der wirklich gut ist. King of Queens war tatsächlich auch eine Comedy, die ich unterhaltsam finde, obwohl sie so krass radikal durchzieht mit dieser toxischen Beziehung. Ja, genau. Das nervt irgendwann. Also wir gucken mir so ein paar Episoden an und bin unterhalten, aber dann auf Dauer kriege ich das nicht hin. Kevin James ist halt echt ein witziger Typ. Ja, ja. Und Jerry Stiller ist großartig in der Show. Und Leah Remini ist auch cool, die übrigens vor allem jetzt immer mal wieder in der Presse ist, weil sie sich mit Scientology angelegt hat. Ex-Scientologin, die mittlerweile durch die amerikanische Talkshow- und Radiolandschaft tingelt, um zu sagen, was für ein verdorbener Verein Scientology ist. Wow. Und dementsprechend aber ziemlich Ärger auch mit ihnen hat. Ja, das glaube ich. Krass, okay. Oh, das muss ich mir mal anschauen, weil ich bin froh über jeden, der sich mit Scientology anlegt. Also, ja. Ich habe einen Platz 2. Einen Film, den noch keiner gesehen haben kann. Wow, das ist mal eine Ansage. Außer die Leute, die in Hof beim Festival waren und sich den Film angeschaut haben. Ah, okay. Und zwar heißt der Film Mermaids Don't Cry. Merkt euch diesen Titel, sobald dieser Film rauskommt. Er hat noch keinen ordentlichen Verleih, glaube ich, in Deutschland. Bin mir nicht ganz sicher. Inzwischen hat er vielleicht auch einen, weil das auf dem Festival sehr gut gelaufen ist. Mermaids Don't Cry ist von Franziska Pflaum, das ist die Regisseurin, spielt in Österreich in einem Milieu, wo die Hauptfiguren alle in einem Supermarkt arbeiten, als Kassiererinnen. Und dementsprechend sind sie nicht in den besten Jobs, um viel Geld zu akquirieren. Die Hauptfigur allerdings ist eine, die gerne dieses Mermaiding betreibt, also sich so eine Flosse über die Beine zieht und dann im Schwimmbad als Mermaid in der Gegend rumschwimmt. Das ist ein richtiger Sport irgendwie. Yeah. Und dafür kann man sehr viel Geld ausgeben. Es gibt halt verschiedene Flossen, die man sich dann kaufen kann und dann gibt es halt welche aus Stoff, die reißen dann halt mal, wie auch in diesem Film, und dann will sie eine neue Flosse und aus einem richtig krassen, festen Material. Und das kostet 2.500 Euro. Mhm. Und dieses Geld von ihrem Job aufzubringen, noch mit einem nervenden Vater, der im Rollstuhl sitzt, aber nicht, weil er muss, sondern weil er versucht, irgendwie in eine Pflegestufe reinzukommen. die hat also echt große Probleme, dieses Geld zusammenzubringen. Und davon handelt der Film. Und er spielt in diesem Milieu. Und wenn ihr irgendeine Chance habt, diesen Film zu gucken, dann tut es. Der ist wirklich, wirklich richtig gut. Klingt total gut. Und man findet online, findet man nichts direkt dazu. Also man findet ganz viele Infos dazu, aber ich glaube nicht, also ich finde zumindest nicht auf den ersten Blick was, wo man den Film irgendwie gucken könnte. Da muss man wahrscheinlich zu den Festivals oder hoffen, dass er in irgendeinem kleinen Indie-Kino mal gespielt wird. Ja. Also wenn ihr, also Stephanie Reinsberger spielt die Hauptfigur, die dieses Mermaiding betreibt und macht das richtig großartig. Richtig, also es ist eine Komödie, um das kurz nochmal zu sagen. Ne? Es ist eine richtig gute Komödie, man kann sehr viel lachen, aber eben auch die Tragik der ganzen Situation wird gezeigt und ist natürlich auch traurig und so. Aber es ist eine gute Kombination aus allem. Cool. Sehr schön. Ja. Mein Platz 2, jetzt sind wir bei den Klassikern. Dawn of the Dead. Der zweite große Zombie-Film von George R. Romero. Der spielt die ganze Zeit in einem Einkaufszentrum aus dem Jahr 1978. Und unsere Überlebenden, die ums Überleben kämpfen, haben sich da eingenistet und nutzen dann auch alles, was da ist, was man halt findet in der Apokalypse, an nicht nur an Essen im Einkaufszentrum, sondern auch an Spielsachen, um sich irgendwie die Zeit zu vertreiben, bis das Einkaufszentrum dann von einer Motorradgang überrannt wird. Und dann wissen sie nicht genau, wie, ob sie um den Platz, den sie da gerade haben, kämpfen sollen oder ob sie fliehen sollen und oder ob sie sich sogar mit der Motorradgang anfreunden sollen. Ja. Und hinter der Fassade von wirklich blutigen Zombie-Film, der auch sehr lange indiziert war in Deutschland, weil es viele, viele zermatschte Köpfe gibt, viele Gedärme, die rausgerissen werden, steckt eine wunderbare Satire auf die Konsumgesellschaft. Okay. Weil eben dieses Einkaufszentrum als letzter Zufluchtsort in der Apokalypse, die Zombies immer vor der Tür, so einen ganz tollen Rahmen bietet, um sich halt drüber lustig zu machen, was machen Menschen, wenn sie in dieser Situation sind, konsumieren. Yeah. Und Szenen, in denen dann Zombies durchs Einkaufszentrum wandeln, von Einzelhandel zu Einzelhandel. Und man stellt fest, es sieht gar nicht so viel anders aus wie am normalen Werktag. Toll. Okay. Aber ist das was man da reinliest oder ist das wirklich so prominent inszeniert entsprechend? Es ist so inszeniert. Also die Zombie-Filme von George R. Romero sind auch bekannt dafür, dass sie immer gesellschaftskritische Momente drin hatten. Okay. Und sich immer mit politischen Themen der Zeit auseinandergesetzt haben, eben in Splatter-Form und blutiger Form. Okay. Bevor ich zu meinem Platz 1 komme, ein, zwei Honorable Mentions noch. Papa Ante Portas. Mein Name ist Lose und ich kaufe hier ein. Sehr schön. Ja, so was großartig. Denn nun? So kommen wir nicht ins Geschäft. In diesem Tonfall kommen wir nicht ins Geschäft. Was für einen Rabatt kriege ich, wenn ich 5 Gläser von diesem Senf kaufe? Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme. Es ist so großartig. Es ist ganz toll. Er war Einkaufschef in seiner alten Firma, für den Einkauf zuständig und hat immer Rabatte und über alles immer. Und dann wird er in den Ruhestand versetzt. Ich glaube, wegen riesiger Einkaufsmargen von Papier, Druckerpapier oder sowas. Ja, so ja, ich, genau. Der Film Radiergummis. Radiergummis. Ach, Druckerpapier, Radiergummis und Bleistifte. Es ist großartig, ein ganz toller Film. Er hat sich nicht in meine Top 3 hineingeschlichen. Ich hatte noch eine Honorable Mention gerade im Kopf, aber die ist wieder verschwunden, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe. Ah, schade. Na gut, mein Platz 1 ist Breakfast at Tiffany's. Natürlich. Natürlich ist das dein Platz 1. Und es ist so schön, weil sie gehen da rein zu Tiffany's und sie sagt die ganze Zeit, es ist so wundervoll hier, man hat nie das Gefühl, dass hier irgendjemandem etwas Schlechtes zustoßen könnte. Dann gehen sie da durch und dann sagt er, okay, ich muss dir aber hier auch irgendwas kaufen. Ich habe hier $10 bar dabei, ich habe noch irgendeinen Scheck, den könnte ich auch noch einlösen. Und dann sagt sie, nee, den Scheck lass mal stecken, aber mal gucken, ob wir was für $10 finden. Und dann sprechen sie mit einem Angestellten von Tiffany's und seine Reaktion darauf, wie sie sagen, also wir haben eine kleine Einschränkung, wir wollen ein Geschenk für die Dame kaufen, aber es gibt eine kleine Einschränkung. Es darf nicht mehr als $10 kosten. Und bei Tiffany's völlig, völlig unmöglich. Und er holt da so ein Typewriter-Hilfe raus. Ein Telefon-Dialer. Einfach so ein Stab aus Silber. Und den könnten sie für $10 haben. Aber sie sagen, nein, das muss ja irgendwas sein, was für die Dame auch schön ist. Und dann holen sie einen Ring raus aus ihrer eigenen Tasche und sagen, würden sie da was eingravieren für $10. Und dann ist das ein Ring aus so einem Kaugummiautomaten und das sagen sie ihm auch noch. Und der Typ hat dann aber Mitleid und sagt das und ist irgendwie gerührt, weil er fragt, was ich da echt? Gibt's da noch Preise in diesen Automaten? Gibt's das noch, dass man da wirklich so einen Ring draus bekommt? Okay, wir kriegen das hin, wir machen das. Wir gravieren ihnen da was rein. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Szene. Ja, sowieso ein total schöner Film. Audrey Hepburn wahrscheinlich in ihrer schönsten, bezauberndsten Rolle. Ja. Und die Vorlage ist von Truman Capote und Regisseur Blake Edwards und Klassiker. Ja, ganz toller Film. Ja. Kann man auch mal wieder gucken. Eigentlich ist das so ein Film, den ich von dir irgendwann mal erwartet hätte. Ja, da kommt ja noch. Also ich meine, wir haben noch 500 Episoden vor uns. Also. Ja, definitiv. Wir haben die 100. gerade erst geschafft. Also genau. Es ist noch viel zu tun, noch viele Filme zu schauen. Mein Platz 1. Ja. Klassiker aus den 90ern, Clerks, die Lattenhüter von Kevin Smith, der ultimative Slacker-Film. Es geht nämlich einfach um einen Typen, der in einem Quickstop, also quasi im amerikanischen Späti, arbeitet. Mhm. Dante heißt er. Und er versucht halt irgendwie den Tag rumzubringen, hat Probleme mit seiner Freundin und mit seinen Ex-Freundinnen und mit seinen Kumpels und den ganzen merkwürdigen Leuten, die so den Laden besuchen. Und es ist eigentlich nichts anderes als ein Rumhängen in so einem Quickstop-Laden. Der erste Auftritt von Jay und Silent Bob, die später in Kevin Smith-Filmen zu einem Staple werden sollten. Ja. Ihr habt sie eventuell in Dogma gesehen, vielleicht auch in ihrem eigenen Film. Die haben ja mittlerweile sogar schon 3 Filme. Was? Echt? Ja. Einer ist ein Zeichentrickfilm. Mhm. Und der Kevin Smith-Klassiker, sein Debüt. Low Budget, es passiert nicht viel. Mhm. Gott sei Dank hat er die Idee am Schluss nochmal umgekrempelt. Er wollte eigentlich diesen Dante, seinen Protagonisten, töten am Schluss, dass der bei einem Überfall ums Leben kommt, aber hat sich dann doch für ein einfaches Ausfaden entschieden. Mhm. Und vielleicht ist das der ultimative Slacker-Film und diese Späti-Atmosphäre, dieses Rumhängen so zwischen Kaugummis und Zigaretten und Alkohol passt halt perfekt dazu. Hm. Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen und im Einzelhandel rumhängen. Ja. Schöner Film. Oh. Ich glaube, die habe ich nie so richtig gesehen. Oh, den könnte ich auch mal auf die Liste packen. Warum habe ich das gerade gesagt? Fuck. Okay. Weil wir noch ganz viele Episoden vor uns haben. Wir haben noch sehr viel vor uns, aber es kommen auch jedes Jahr so viele Filme raus. Oh Mann, Plor, wir werden es nie aufholen können. Ja, vor allem, wenn wir unsere Zeit verschwenden mit so einem Dreck wie diesem Film. Das war unsere Top 3. Und damit zu unserem Fazit. Don't worry, we'll think of a title. Johannes, dein Fazit. Don't worry, we'll think of a movie. Wie viel von 10 Sternen gibst du? Von 10 Sternen? Ja. Von 0 bis 10, auf. 1,5. Ich muss 0 sagen. Du musst 0 sagen. Und zwar nur, weil minus 1 ein zu lahmer Joke wäre, der allerdings auch wieder zu diesem Film passen würde. Stimmt. Also, minus 1. Es ist wirklich, es hat keinen Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Und das ist das erste Mal, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, einen Film zu gucken für den Podcast. Darf ich dir was gestehen? Ich musste ihn in 2 Teilen gucken, weil ich eingeschlafen bin. Ja, natürlich. Aber das passiert mir sonst nicht bei Filmen. Ja. Das ist gemein. Und deswegen habe ich mich auch nicht getraut, gleich am Anfang das zu sagen. Aber es ist so. Und es tut mir so leid, weil ich auch so viele Ansätze sehe. Ich glaube, ich mag ihn wirklich, also diese 1,5 Sterne mag ich ihn wirklich mehr als du, weil ich die Ansätze sehe und wirklich das Gefühl habe, okay, allein die beiden Figuren, wie sie miteinander arbeiten, weil man wirklich sieht, die machen das seit Jahren zusammen, in dieser Konstellation, in dieser Art und Weise. Und die machen das an sich gut. Die Gags sind halt alle schlecht. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Ich meine, wenn für 1,5 Sterne? Wenn du die 2 Figuren hast und dann machst du halt einen Witz daraus, dass er sich auf die Straße legt, um zu zeigen, wie man per Anhalter fährt. Und dann wird er überfahren. Und dann haben wir die Reifenspuren auf seinem Gesicht und auf seinen Beinen. Und ich dachte die ganze Zeit, nein, das machen sie jetzt nicht. Nein, nein, nein, Moment, nein, nein. Und dann kam das auch noch. Das ist das Schlimme. Man sieht den Witz schon auf Kilometer weit kommen und der stinkt schon. Und dann kommt er immer näher und man denkt, nein, weicht aus, spring zur Seite. Tu es nicht. Und sie nehmen jeden von diesen stinkenden, verwesten Witzen mit. Ja, verwest ist genau der richtige Ausdruck, weil sie sind einfach uralt. Es ist nichts Neues dabei. Auch zu der Zeit schon. Schade, schade, schade, schade. Ja. Liebe Zuhörenden, schaut euch diesen Film nicht an. Es ist das erste Mal, dass wir wirklich konsequent sagen, dieser Film ist nicht sehenswert. Oh Gott, ist das traurig. Wir haben das Thema unseres Podcasts verfehlt wegen dieses Films. Wir könnten eigentlich den Laden jetzt dicht machen. Nein, nein, nein, nein, nein. Wir reißen das nächste Mal wieder hoch. Das Ende! Nein, ist es nicht, denn Weihnachten steht an. Oh, Plor! Und wenn ihr wissen wollt... Folgendes. Wir machen erst den Jingle, wenn ihr wissen wollt, wie Weihnachten wird, bei Muss man sehen, dann müsst ihr jetzt dranbleiben. Jingle aus, Ende. Tschüss, euch eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann, tschüss. Plor, ich möchte mich rächen. Rächen für letztes Jahr. Du hast mir Dickens Weihnachtsgeschichte gegeben in tausendfacher Ausführung und ich gebe dir dieses Jahr meine Lieblingsfigur für den, also ich im Grunde, meine Figur für Weihnachten, der Grinch. Ja. Wir werden uns ganz viele Grinch-Verfilmungen und das Buch durchlesen und wir werden alles zum Grinch finden, was uns über den Weg läuft. Und wenn dir was über den Weg läuft, was du nicht gucken willst, schickst du es mir, damit ich es gucke und andersrum. Ja, perfekt. Hauptsache, wir haben alles mal irgendwo mal abgedeckt und schauen mal, was es so für Grinch-Varianten und Verfilmungen gibt. Ja. Und das schauen wir uns alles an und besprechen es. Ja, ganz kurz fürs Publikum. Hintergrund, wir hatten letztes Jahr eine Weihnachts-Special-Episode und da haben wir über Christmas Carol geredet und zwar ganz viele Verfilmungen. Keine Ahnung, es waren so 10 Filme oder so. Ja. Ich finde, es ist eine wirklich gute Episode. Ja. Sie gehört zu unseren nächsten Episoden. Mhm. Aber es ist interessant, wir sind einmal durchgerauscht durch die Geschichte der Charles Dickens-Verfilmung bis zum Jahr 2020. Ne? Ja, ungefähr. Ja, ja. Und wir haben dazwischen Weihnachten gefeiert und es hat sich herausgestellt, Johannes ist voll der Cringe und ich bin voll der Weihnachtsfan. Ich hasse Weihnachten. Weihnachten ist so großartig. Oh Gott. Und ich glaube, die Dynamik werden wir auch beim nächsten Mal beibehalten. Ich glaube. Weihnachten! Yeah. Oh, ich habe schon angefangen, Zeug zu kaufen. Zum Beispiel mit meinem Sohn zusammen so einen Lebkuchenzug. Okay. Zum selber bauen. Ganz toll. Also wirklich so ein komplettes Bastelset, damit man einen Lebkuchenzug basteln kann. Mhm. Dann für Karen Likör. Okay. Sie hat schon so ein bisschen in den Augen gerollt, als ich gesagt habe, so, wir haben jetzt die Vor-Adventszeit, das ist die Zeit, in der man sich auf die Adventszeit vorbereitet, weil die Adventszeit ist ja die Zeit, wo man sich auf die Weihnachtszeit vorbereitet. Oh Gott. Und dann waren Bela und ich einkaufen und dann haben wir einfach so kitschiges Zeug aber eingepackt. Aber dann bist du wieder Einzelhandel, der im September anfängt, total, die Vor-Vor-Vor-Weihnachtszeit einzuleiten. Ja, zur Weihnachtszeit werde ich zum Konsum-Zombie. Oh fuck, Alter. Und ich find's geil. Mm. Also allein schon, was man an Süßkram kaufen kann, aber natürlich, ich freue mich auch darauf, diese riesige Tüte, die wir haben, wo Zeug aus den letzten Jahren drin ist, auszupacken und dann den tanzenden Nikolaus und die Fensterbilder und ich weiß, wir haben da ganz viel kitschiges, albernes Zeug drin, natürlich die Weihnachtsmannmützen, die wir anziehen werden, um durch die Wohnung zu hüpfen, zur Weihnachtsmusik. Wer jetzt davor sitzt, vor dem Rechner, vor dem Radio, weiß ich nicht, vor dem Weltempfänger und sich sagt, ja, wieso, wir haben den 14. Dezember, wieso habt ihr Vorweihnachtszeit? Wir haben das Ganze vorher aufgenommen und Plor macht jetzt den schlimmsten Song an, den es zu Weihnachten ich gibt. Ich freue mich so auf die Weihnachtsepisode mit dir. Ah, fuck. Leute, euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche zu unserer Weihnachtsspezialepisode mit allem, was der Cringe hier gibt. Wenn ich Plor nicht vorher erschossen habe, werden wir uns nächste Woche hören. Und mach den Scheiß aus, Plor! Ah!